Hören und verstehen. Hör mal. I, IE, je. Jemand kommt in die Wohnung. Georg sieht auf die Uhr. Schon 17.10 Uhr. Die Zeit ist so schnell vergangen. Warum hat Hans nicht geklingelt? Oder hat er geklingelt? Und Georg ihn nicht gehört? Jetzt hat Georg wirklich große Angst. Er will sich verstecken. Aber wo?